Marlin, Herzensweibern, ich kann nichts dafür. Das ist keine Entschuldigung, ja? Ich hab's nur dir zu verdanken, wenn ich am Ende ohne Dienstboten dastehe. Vorgestern hast du den Hausknecht fortgejagt. Weil ich eine Eigenschaft an ihm entdeckt hab. No. Er war Zigarrendieb. Was, wegen ein paar elende Zigarren? Erlaubt ihr mir, meine Zigarren kosten 125 Gulden. Sind also nicht elend. Und das Elend besteht nur darin, dass die Gulden so teuer sind. Hättest du die Saale nicht weggeben, wenn mir keiner Verlegenheit. Aber da war keine Ruhe. Fort hat's müssen, die Saale. Und warum? Weil du ja die Waage gestreichelt hast. Ich? Ja. Du wirst du dich operieren. Ich hab's ja selbst gesehen. Wie doch die Frauen immer noch dem Schein urteilen. Willenlose Handbewegung, unabsichtlicher Dienstbot, zufällige Durchkreuzung der Handbewegungslinie durch die übers Zimmer schusselnde Dienstbotenwange. Da muss man nicht gleich eine Intention drin suchen wollen. Naja, deine Freundlichkeiten kennt man schon. Ich hab nie eine bevorzugt. Ich bin mit allen Dienstboten gleich. Wenn sie sauber sind. Hast du schon Kommission gegeben? Freilich, Engel, die Kräuterin wird uns eine schicken. Mein Gott, wie ordinär, Kräutlerin. Man bezieht die Domestiken jetzt aus anständiger Quelle. Man schickt ins Dienstvermittlungskontor. Na, glaubst du, dass die aus dem Konvoi besser sind? Hm. Möglich. Wir haben aber von der Kräuterin schon recht gute Dienstboten gehabt. So eine Kräuterin. Ja, schon wieder. Man gewöhne dir endlich diese gemeine Redeweise ab. Was würde mein verstorbener Vater, der selige Herr Professor, sagen, wenn er von dort aus hören könnte, was er für einen ordinären Schwiegersohn hat? Ich weiß nicht, Engel, aber ich finde, dass du heute recht ein Zwiderengel bist. Also jetzt schweig! Du weißt, dass ich als Tochter aus einem guten Hause an Bedienung gewöhnt bin. Und wenn ich nicht in einer halben Stunde ein Dienstmädchen habe, dann verlasse ich dein Haus und ziehe zu meiner Tante. Oh, mein Vater, Professor, warum musstest du so früh sterben? Mach mir jetzt, Engel, als ob ich in Umbruch hätte. Jetzt könnte er noch lang Professor sein. Also, ich zögere nicht. In einer halben Stunde, längstens, muss die Person da sein. Merkt ihr das? Prächtige Frau, junge Frau, superbe Frau. Aber mir geschieht's doch leichter, wenn's aus dem Zimmer geht. Nicht etwa, so wie ich keine Inklination zu ihr hätte. Oh nein, konträr. Sie hat nur einen für mich schrecklichen Fehler. Sie ist aus einem guten Haus. Das geniert mich. Das beengt mich. Ich stieg ab gegen sie. Oh, es ist etwas Unangenehmes, wenn man mehr in der Niedrigkeit ist. Und man muss immer emporblicken zu der Stufe, auf der die Frau steht. Es tut einem moralisch das Knack weh. Wenn Sie erst wüsst, die überbildete Professorentochter, dass meine Eltern Schuster waren, dass ich selbst. Oh gut, wenn's wer hört. Hausknecht gewesen bin. Das sind die früheren Verhältnisse. Und das Fatalste bei den früheren Verhältnissen ist, dass sie oft später aufkommen tun. Oh, es wäre christlich. Jetzt werde ich mich anziehen und unterwegs ein Glas Wein trinken. Und vergieße noch am leichtesten, dass ich eine Frau aus einem guten Haus hole. Theater, oh Theater, du, der Kunst geweihter Tempel. Raubst viel Geschöpfen Herzen zu. Ich bin so ein Exempel. Als Köchin, da lebte ich ungetrübt. Da konnte ich lachen und scherzen. Die Herren waren alle in mich verliebt. Und sonst hatte ich keine Schmerzen. Nur eins hat manchmal mich gequält. Der Theaterwelt. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Ich tat den Schritt, doch welch Gewinn, man zahlte keine Gage. Auch blühte meinem Liebessinn manch kränkende Blamage. Der Liebhaber und Helden waren mir hold. Es sagt ein jeder, ich schwöre dir treu und Treue rein wie Gold. Das Gold ist nur Chimäre. So hat in Liebe und in Geld getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Sprung von den Kelheimer Plotten, wo der Herz steht, bis auf die Bretter, wo die Lorbeerkränze blühen. Ich habe ihn riskiert, um mich aufs Höhere der Arme zu werfen. Die Jungfrau von Orléans war meine erste, höchst gewagte Leistung. Der Erfolg war täuschend, glänzend. Ich habe dann aller Seelen täglich dem Müller sein Kind gehustet. Und schmeichle mir, dass dieses hektisch aufgeschossene Kind noch von keiner so gehustet wurde. Was hab ich gehabt davon? Gagenzahlen war bei diesen Direktionen nicht üblich. Und wegen mir konnte man nicht abgehen von diesem Grundprinzip. Es kommt weniger darauf an, was man leistet, als vielmehr darauf, wo man es leistet. Ich hab's leider nie zu einer guten Bühne bringen können. Eine gute Bühne ist nämlich die, wo in jeder Loge ein Millionär und auf jedem Fauteuil ein Kapitalist sitzt. Da hat man doch Hoffnung, die sich dann und wann zur Möglichkeit, manchmal sogar bis zur Aussicht steigert. Aber bloß auf Lorbeer reduziert sein, das kann einer ehemaligen Köchin, die den praktischen Wert der Lorbeerblätter nur als eine das Kutelgrad kaum überragenden kennt, unmöglich genügen. Nein, ich kehre wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zu meinen früheren Verhältnissen zurück. Meine Freundin, die Professorstochter, die mich so oft zu Herz verschenkte, folglich unzählige Male mit ihrem Vertrauen beehrt hat, ist im Laufe der Jahre eine junge Frau geworden, so sie sich deswegen das Herz abgewöhnt haben. Eine Ahnung sagt mir, bei ihr kann ich wieder ein glücklicher Dienstbot werden. Man kommt, sie ist. Ja, wer ist denn da eine Dame? Zu wem wünschen Sie? Sie kennt mich nicht. Meine Toilette ist so frauenhaft. Gnädige Frau! Ja, wer ist denn da? Das ist ja die Peppi! Peppi Ansel! Ehemals Köchin beim Herrn Papa, dem seligen Professor. Jetzt stabile erste Liebhaberin bei ambulanten Bühnen. Na geh, du bist beim Theater? Ja, eigentlich nur noch, um es für immer zu verlassen. Ich sehne mich in die gemütlichen früheren Verhältnisse zurück. Drum war jetzt mein erster Weg zu Ihrer Frau Dant. Und mein zweiter Weg ist zu Euer Gnaden selbst. Weil sie mir gesagt hat, dass Sie einen Dienstboten brauchen. Ja, ja. Ich habe eine fortgeschickt, die mir in dem Grade missfiel, als sie meinem Mann nicht so sehr gefiel. Hm? Nicht möglich. Ja. Kann man einen Dienstboten auch nur bemerken, wenn man eine solche Gemahlin hat? Schmeichlerin. Du kennst die Männer nicht. Jetzt könnte ich auch Schmeichlerin sagen. Das ist mir ja doppelt lieb, dass gerade du. Ich bedarf einer Vertrauten. Kannst gleich hier bleiben? Ja, freilich. Ja, so gut. Ja, das ist ja prächtig. Sie sind jetzt meine gnädige Frau. Leider, Frau. Es war das unglückselige Flötenspiel, das mir nie hätte einfallen dürfen. Wo sind die goldenen Zeiten der Freiheit? Und mein Mann hat große Fehler. Fehlerfreie Männer gibt's nicht. Also hast sie entweder ledig bleiben oder nehmen mit die Völler. Hm. Mein Mann besitzt für mich zu wenig Geist. Er ist offen gesagt etwas dumm. Ist er reich? Hast du je einen armen Holzhändler gesehen? Reich und dumm? Hm. Sie sind ja ein Glückskind. Es aber auch rätselhaft. Na, beinahe unheimlich. Trotz seiner Borniertheit kommt es mir vor, als verheimlicht er mir was. Was könnte das aber sein? Ich kann mir nichts anderes denken. Alles ein Verbrechen. Ich krieg eine Kanzelhaut. Er ist unruhig. Ja. Er meidet den Umgang. Ja. Er flieht die Bekanntschaft. Ja, das haben wohl viele Verbrecher. Und aber im Schlaf. Im Schlaf. Schnarcht er vielleicht? Nicht immer. Ja, übrigens kann das auch mancher Unschuldige. Perfekt. Baby. Er spricht häufig im Schlaf. Nicht gerade deutlich, aber so. Dann ist so, na wohl, wenn du, ja. Das heißt dann gewöhnlich, das ist ein Hitz, nicht zum Aushalten. Ja. Das kann aber auch heißen, wenn es entdeckt wird, bin ich verloren. Und mir hat es beinahe so geklungen. Peppi. Peppi, wenn er am Ende einen Mord. Nein, nein, das gewiss nicht. Na, ja, es müsste nur sehr ein alter Mord sein, weil von den Neuen ist überall der Täter bekannt. Das ist ja gut. Also, jetzt hilf mir bei der Toilette. Ja. Habt ihr ja auch noch andere Dinge, eine Menge zu entdecken. Du, und sei es was immer, du, meine erprobte Vertraute, musst mir behilflich sein, das Geheimnis zu erforschen, ja? Spionieren, das ist mein Fach! Die Rasse guter Menschen ist noch lang nicht ausgestorben. Doch wären's durch böse Leid oft verleiht und verdorben. Man hat Geld, fängt der Geschäft an, der Besuch dann am Mann, tragt mit redlichem Sinn Kompanieschaft an. Er sagt, er hat Vermögen, versteht alles aus dem Grund. Man schließt ab, jetzt kommt's Geschäft durch ihn etwas am Hund. Manchen Missgriff zwar könnt er noch gut machen wohl, doch der Rat nimmt Freund, dass er in die Schweiz flüchten soll. Er nimmt das Restl aus der Kasse und tags drauf ist er weg. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Man lernt eine kennen, die der Himmel schön schuf. Sie ist grad kein Muster, aber besser als ihr Ruf. Man denkt sich, wann ich der ihre Liebe erst hab, so gewöhn ich für immer ihr den Flattersinn ab. Doch da kommen zwei, wie es schon fast völlig war, brav, tun sich ausgehen bei ihr für Baron und für Graf. Und richtig, die Gebesserte lasst sich betören, verlost den Getreuen und nimmt an von dir. Ohne Zweifel hat's den Schritt hundertmal schon bereut. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Grad so war auch ich. Ein Opfer der Freundschaft und der Liebe. Mein großartiges Materialgeschäft konnte in dieser materiellen Zeit durch einen allein gar nicht zugrunde gerichtet werden. Ich habe mir einen Kompagnon genommen und das Charlie-Gehen war dadurch ermöglicht. Nach Grida-Gebrauch habe ich mir zwar einen Notpfennig von 10.000 Gulden gerettet, aber es hat mich doch so angegriffen, dass ich eine Bartkur hab gebrauchen müssen. Natürlich keins von den ersten renommierten Bäder, denn das wäre aufgefallen bei einem eben erst Vergleichsverfahren wordenen, sondern ich bin in ein kleines Bad, in ein neu entdecktes. Das heißt, sie haben erst einen Doktor entdeckt, der ihnen durch chemische Analyse hat entdecken müssen, dass der Kubikmeter von ihrem Schwab jetzt dritthalb Gramm Jodkali, ein 81. Hektoliter Kohlensäures Natron und 4,38 Milligramm Schwefelsublimat enthält, folglich allen übrigen Bädern vorzuziehen ist, bei welchen durch mineralischen Hydropepsin das Kalzinierungsferment mehr oder minder neutralisiert und die Heilkraft offenbar um 11,87 bei Unterleibskrankheiten sogar um 12,89% vermindert wird. Da bin ich hin und war wirklich überrascht. Es war zwar alles schlecht, aber teuer wie in die berühmtesten Badeorte. Auch für Unterhaltung war gesorgt, das Theater war klein, die Künstler gar nicht. Das heißt, es waren keine eigentlichen Künstler, mehr so Spieler, dass da oben auf dramatisch hin wird und man mit etwas geringeren Anforderungen und etwas deprimiert ins Gasthaus kommt. Da stoßt auf einmal eine verspätete Sternin erster Größe zur Trupp, als ganz punktischer Um und Auf der ambulanten Enterprise. Gleich nach ihrem ersten Auftreten habe ich mir kühn den Weg zu ihr gebahnt. Zwar nicht leicht, wegen ihrem Künstlerstolz. Sie hat sich noch viel mehr einbüht, als wirklich dran war. Wie schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist es anders. Ihre zweite Rolle war die Pompadour. Pompadour wird überall gegeben, also haben schon viele gepompadourt. Aber sowas? Nein, ich bin ja gleich den anderen Tag mit dem Ausruf Pompadour zu Füßen gefallen. Sie hat mir schon früher Avancen gemacht, denn kokett war sie, wie schon sind bei den kleinen Theater. Bei den großen ist es anders. Wir waren Verliebte, nach mehreren Wochen Verlobte, aber ohne Erfolg. Denn es sind sehr bald sehr reiche Ausländer ins Boot gekommen. Russen oder Engländer, jeder ein gelernter Krösus. Und da ist sie mir. Da ist sie mir. Wie schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist das anders. Da ist sie mir untreu geworden. Ich bin dann mit meinen Vermögensresten ein Weinreisender geworden. Das heißt, ich bin unstet in der Welt herumgereist und habe in der Desperation nichts als Wein getrunken. Schuldenarrest, Unterstandslosigkeit, gänzliches Verkommen waren die reizende Stufenleiter nach abwärts. Oh, es ist ein bitteres Gefühl, wenn man oft so hungrig ist, dass man vor Durst nicht weiß, wo man in der Nacht schlafen soll. Ich hab das durchgemacht und da ist mir die Idee gekommen, Hausknecht zu werden. Ist durchaus keine schöne Idee, aber die Wirklichkeit ist noch viel wilder. So war ich Sklav hintereinander in zwei Häusern. Das ist mein dritter Versuch, den ich als Lichterneger mache. Man kommt, mein zukünftiger Prinzipal. Jenny Gardiner! Was steht zu Diensten? Ich! Sie haben alles, was Ihr Herz begehrt, nur keinen Hausknecht. Kurioses Subjekt. Hat man ihn vom Dienstvermittlungskomfort zu mir geschickt? Kosten stimmt. Namen steht keiner drauf. Ganz recht, ich bin schon. Oder seine Zeugnis? Grutzi! Grutzi! Was haben denn die Türken getan, dass sie es nicht rauslassen? Das ist ja der Johann, mein ehemaliger Hausknecht. Der Muffel, mein ehemaliger Prinzipal. Ist der oben auf? Und der angewirtschaftet. Mich treffert der Schlupf. Herr Schlussburg, kennst mich nicht mehr. Sie scheinen einen Irrtum. Ich bin nicht der, den Sie zu meinen scheinen. Verstell dich nicht. Sonst hilf ich das ein Traum. Mein Herr, ich ersuche Sie, sich zu entfernen. Ich werde um meinen ehemaligen Hausknecht gehören. Keine Dummheiten, Johann. Es nutzt nichts, ich komme nicht aus. Na ja, ich bin's. Aber um alles in der Welt, das nur kein Mensch. Das ist ja sowas. Reich worden. ist der Kerl. Und ich bettel Tutti. Du hast auch wieder, je größer da. Ich bitte den Herrn Wuffelschwänz nicht zu, wenn es meine Frau hört. Ich werde des Todes. Eine Frau hast und fürchst dich vor ihr? Das sönt mich wieder ein bisschen los, mein Schicksal. Hast halt auch dein Gefred. Sie sind abermals in Irrtum. Sie ist eine noch junge, schöne Frau. Und du bist der Mann, armer Hund. Jetzt krieg ich erst völlig Mitleiden mit dir. Eine Frau aus sehr gutem Haus. Ja? Eine Professorstochter. Weiß nicht so. Sie kennt mein Vorleben nicht. Ich will mich für den Sohn eines Realitätenbesitzers ausgeben. Sonst besitze ich dich sehr gar nicht. Ja. Also, Realitäten hast du verspielen müssen, um etwas Unreelles zu besitzen. Na, was es für schlechte Leute gibt, besonders unter dem Webslide. Erlauben Sie mir, Sie beleidigen meine Frau. Ah, du bist doch noch der nämliche dumme Kerl, der du warst. Sie reden überhaupt in einem Ton. Das Unglück hat mich so verstimmt, dass ich immer die Wahrheit sag. Schmeicheleien hast du von mir nicht zu befürchten. Sie sind also wirklich bis zum Hausknecht herabgesunken? Das hat ja von nun an nicht mehr das Drückende. Weil ich jetzt dein Hausknecht werde. Sie? Mein Hausknecht? Wirst du deinen ehemaligen Prinzipal nicht verzieren lassen? Könnte nie so gehörig grob werden mit Ihnen. Ich hab da die Höflichkeit nicht verbeten. Ja, wohl der Respektmacher, das ist unmöglich, dass ich mir von Ihnen die Stiefel putzen lasse. Kannst du es putzen lassen, von wem's willst? Ich bin nicht eifersüchtig auf diese Dienstleistung. Dann kann ich auch keinen Menschen ins Haus nehmen, der sich bereits mehrmals an mir vergriffen hat. Ja, richtig. Ich hab die Eva da durchkarpatscht. Naja, ich bin nicht nachtragend. Ich hab das längst vergessen. Ich aber nicht. Es bleibt immer eine gewisse Erinnerung. Dass du vor den Wochen vor der Sonne besoffen heimgekommen bist. Liederliches Tuch. Mit einem Wort, es geht durchaus nicht. Elender Parfümeur. Parfenu, hab ich sagen wollen. Deinen Brotherrn von ehemals möchtest du brotlos hinausschmeißen, was es für schlechte Leib gibt. Besonders unter der ehemaligen Hausknecht. Undankbarer Glückspilz. Hast du vergessen, dass ich dir immer ein gütiger Prinzipal gesagt habe? Dass ich immer durch die Finger geschaut hab, wenn du lange Finger gemacht hast? Keine Verleumdung! Hast nie was Anständiges gestohlen. Warst nie kriminalfähig. Aber du hast alle Zeit lang vergessen, einen guten Zettel zurückzugeben. Dann hast du ein paar Sechseln nicht gefunden. Dann hast du das kleine Geld verstreut. Dann haben sie nicht richtig rausgegeben. Mit einem Wort, du warst ein sanfter Dieb. Aber mit der Zeit macht's auch was aus. Augenblicklich hinaus! Gut, ich gehe. Aber ich erzähle der Residenz eine Geschichte, wie man Holzhandler wird. Holt, nehmen Sie! Die Bevölkerung soll erfahren, dass du mir 3 Jahre lang, wenn auch nicht immer treu und redlich, aber so doch gedient hast, dass du zuerst dein Bier reichen warst. Das willst du mir doch nicht antun! Wie meine Frau. Es wäre schrecklich, wenn sie, die aus einem so entsetzlich guten Haus ist, sie sollen bei mir als Hausknecht angestellt werden, wenn sie es durchaus wünschen. Aber sie schwören mir, dass sie keine Silben. Du bist ein Esel. Hören Sie. Trach du nur, dass du dir immer meine Zufriedenheit erwirbst. Und du hast nichts zu befürchten. Denn nur im Zorn oder wenn ich in Trübsinn verfalle, plausche ich alles aus. Das ist ein Höllenkerl. Was ist mein Lohn? Was krieg ich? Ein Hausknecht? Gut bei mir? 8 Gulden monatlich. Und die Kost. Schmutz sie an. Du hast bei mir 10 Gulden gehabt. Bin ich etwa weniger wert? Was du bist, das bin ich auch, du Lump, du. Das verbiete ich mir. Sie entwickeln da eine Grobheit. Erst entwickeln. Meine Grobheit datiert sich von lange her. Ich habe ein historisches Recht, mit dir grob zu sein. Sie müssen aber doch einsehen, dass die gegenwärtigen Verhältnisse... Der Historische hat nie ein Einsehen. Also, 10 Gulden Lohn und einen guten Stocks Kostgeld und wir sind in der Ordnung. Zu was Kostgeld? Meine Leute haben alle im Haus. Das geht nicht bei mir. Ihr müsst da Aufdruck sehen, wenn ihr wissen, wie du dich anfrisst. Während ich bloß Suppen, Rindfleisch zuspeist. Nein, das erregt Empfindungen bei mir, vor deren Folgen ich dich bewahren möchte. Übrigens, an Gulden kannst du mir gleich dran geben. An Gulden? Ja. Gib dir lauter Zehnerbanknoten. Ja, so gib halt dann her, einen Zehner. Kannst du es ja aufnotieren. Na ja, das ist wohl. Na also, gib es halt. Ich kennt noch allerhand. Weißt du was, gib mir einen her, einen Zehner. Sie nehmen sich doch eigenmächtig? Na, misstrauisch, glaubst du nicht mehr zu viel? Da hast du ihn wieder, dein Zehner, da, heb mir ihn auf. Musst mir ja doch geben, was ich will. Sonst schaut es schlecht aus mit meiner Verschwiegenheit. Das darfst du nie vergessen. Der Schuft ist mein Tod. Und lieber Muffel, sagen Sie nicht immer du zu mir. Das ist ja nur unter vier Augen, du Teug. Also was ist? Du hast da ausgehen wollen? Ja. Was stehst du denn da rum? Ich kann Ihnen mal sagen, wenn Sie zufällig mit meiner Frau zusammenkommen, reden Sie nur unendlich artig und devot. Denn Ihre Nerven gehören der feinen Welt an. Und Sie haben ja gar keinen Begriff, was sind die guten Häuser für Nerven haben. Schon recht, schau, dass du weiterkommst. Westlicher Kerl. Plebejer. So reich, so dumm und doch so verheiratet. Der hätte ein zu dekutantes Glück gehabt, aber die Heirat, die ist das Sordindel auf die Geigen, von denen sein Himmel vollhängt. Wäre er nicht so reich, hätte sie ihn nicht geheirat. Wäre er nicht so dumm, hätte er sie nicht geheirat. So ist aber beides der Fall. Er hat Reichtum und Dummheit gesät, hat also müssen eine sekante Gattin ernten. So schafft man sich selbst sein Haus-Nemesisel zur Privatmarterei und arbeitet so der großen Nemesis in die Hände, dass sie nicht völlig den Kredit der Gerechtigkeit verliert. Schade, dass mein Äußeres nicht mehr auf Hinterlassung verführerischer Reize berechnet ist. Diese Frau, naja, aber ein bisschen imponieren will man ihr halt doch. In Haltung und Physiognomie erkennen lassen, dass da einer auf den Trümmern einer brillanten Vergangenheit steht. Durch stolzes Zugeknöpftsein angezeigt, dass man es verschmäht, mit Wäscheluxus zu kokettieren. So gewinnt auch das Herabgekommene einen sympathischen Schimmer. Gestärktes rauscht, Volants flattern. Ein weibliches Wesen, sie ist es. Ist die Frau vom Haus. Wo sind denn die Theaterannoncen? Ja. 75. Vorstellung im Logenabonnement. Ich war auch einmal ein alter Logenabonnent. Ein Buckliger hat mir seine Grotentag abgedreht. Wo sind jene Zeiten? Nichts für ungut. Ein großer Diebstahl. Das ist interessant. 200 Dukaten Belohnung für die Entdeckung des Täters, welcher beim Bankier Reichenbach mittels gewaltsamen Einbruchs 20.000 Gulden gestohlen hat. 200 Dukaten. Das wäre kein übles Geschäft, den Dieb zu entdecken. Das Kriminal ist ihre Leidenschaft. Das spricht für eine weiche, romantische Seele. Verzeihen, hochverehrte Gnädige, einen guten Morgen. Wie sind dieser Mensch? Hochverehrte Anwesende, Sie entschuldigen, aber der Herr Gemahl hat mich soeben zu seinem ersten Leibhausknecht ernannt. Diese Stimme, das ist ja der Muffel. Sie kennt mich. Himmel und Herr, sie ist die Pompadour, muss der gerade in das Haus kommen. Ich geniere mich vor ihm in meiner untergeordneten Stellung. Also so müssen wir uns wiederfinden. Du stets so hochrot geschminkte und nur als mieselsüchtige Pompadour so unvergesslich kasweiße Künstlerin. Ich dem niedrigen Dunkel der häuslichen Knechtschaft verfallen. Du das stolze Weib eines vor dir im Staub kriechenden Holzhandlers. O Weib, ich wollte, ich hätte dich nie geboren. Gesehen habe ich sagen wollen. Er hält mich für die gnädige Frau. Das lass sich benutzen. Mein Herr Hausknecht Muff. Sie werden einsehen, dass in diesem Hause Ihres Bleibens nicht sein kann. So, wenn dieses aber das ist, was ich gerade nicht einsehe. Herr Gemahl hat festen Vertrag mit mir geschlossen. Sie werden doch Verträge nicht als etwas hinstellen wollen, was man hält. Lesen Sie künftig in fleißiger Zeitung. Oh, schnöde, auch durch moderne Politik verbumpfeite Seele. Bedenken Sie, es ist ja für Sie eine Lebensfrage. Oh. Der Großvater meines Gemahls und der Othello haben zueinander du gesagt. Plausch nicht, Pepe. Schonen Sie meinen Ruf. 3 Schritte Distanz. Ja. Ja, wenn es aufkommt, dass ich Sie geliebt, dass ich Sie vielleicht noch liebe. Anton, fliehe dieses Haus. Oh, was es für schlechte Leid gibt, besonders unter den ehemaligen Theaterprinzessinnen. Machen Sie mir nicht die Kur. Das Stück spielen's nicht. Und kommen Sie doch wieder aufs Repertoire, so wird's kein Zugstück mehr. Bedenken Sie die Schmach, wenn es herauskäme, ich und ein... Damals waren freilich andere Verhältnisse. Aber ich und ein Hausknecht... Was? So spricht ein Weib, die einen Mann hat, der selbst nicht immer Holzhandler gewesen ist. Die selbst einen ehemaligen... Verdammte Verschnopperei! Genug! Du hast mich nie geliebt. Nun sei es meine höchste Wonne, dir lästig, recht unausstehlich lästig zu sein. Sie gehen also nicht? Ja. Gut, Barbar, du sollst daran denken. Jetzt verschwert sich ihm bei der Gnädigen. Die muss ihrem Gemahl befehlen, dass er durch den Hausmeister für seine nachdrückliche Entfernung sorgen lässt. Mir scheint, sie hat mir gedroht, ehe sie sich gedraht hat. Törichte Wurmin, die ich mit etlichen mehrsilbigen Worte vernichten könnt. Die früheren Verhältnisse deines Gemahls, dein früheres Verhältnis mit mir, das ist alles so despektierlich, dass ihr zittern sollt vor mir wie Espenläube. Oh, ich will euch ein furchtbarer Hausknecht sein. Gleich. Ich kann ja die besten hergelaufenen Menschen ins Haus nehmen, ohne mich zu fragen. Es ist ein heruntergekommener und mit ihm hat fast immer ein Mirtler. Was? Einen Ugu, wollte ich sagen. Es ist ja noch ein Glück, dass du den Menschen in seinen früheren Verhältnissen gekannt hast. Ich glaube, zwischen ihm und dem gnädigen Herrn hat es auch ganz ein eigenes Bewandtnis. Dieser neue Hausknecht hat sowas fallen lassen, als ob er Geheimnisse wüsste. Was, meinem Mann? Mir ist es so vorkommen. Na, siehst du? Na, meine Ahnung? Ja. Peppi, Baby, lass es mir nicht nehmen. Mein Mann hat ein Verbrechen begangen. Das wäre Schauder, aber großartig. Na, denken Sie sich, wenn er mal die ganze Geschichte der Geschichte angehört und Sie gehen nach 10 Jahren ins Theater und sehen dann das auf die Tat Ihres gnädigen Herrn Mannes verfasste Stück. Na ja, nur das wäre freilich ein ungeheurer Triumph. Nopper. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Na, diese nachträgliche Glorifizierung entschädigt den erhabenen Verbrecher selbst nur dürftig für die Unannehmlichkeiten, die ihm die Justiz so rücksichtslos bereitet. Zarter kann man eine gewisse tragische Verwicklung nicht bezeichnen. So, ich bin in einer ungeheuren Spannung. Ich hör kommen. Hab schon eine gekriegt. Gleich wird's da sein. Ist nicht mehr nötig, ich hab schon selbst dafür gesorgt. Du musst mir aber den Aufdruck. Da steht die neue. Meine ist aber auch nicht alt. Ich küss die Hand, euer Gnaden. Also die da. Ach, sehr sauber. Was es jetzt für Dienstboten gibt? Mir kommt vor, der kokettiert auf mich. Na, was schaust denn so verdutzt? Ich weiß nicht, studier grad, was ich jetzt mit der Meinung anfange. Na, das ist sehr einfach, du schickst sie fort. Das ist wahr, das ist das Einfachste. Aber du, da fällt mir was zweifach sein, was auch nicht schlecht. Es wird dann und wann zu viel für eine. Probieren wir, welche besser kocht. Und die andere behalten wir noch mehr fürs Zimmer. Nein. Das tut kein Gut. Konträr, Weiberl. Mir ist es am liebsten, wenn ich die Einzige bin im Haus. Ich werde die gnädige Frau sehr gut bedienen. Und sie soll mir nicht immer widersprechen, der gnädigen Frau. Ich hab noch was sagen wollen. Ja, richtig, einen Hausknecht hab ich auch schon. Ja, ich weiß, den wirst du gleich wieder fortschicken. Ja, nimm dir nicht die Leute noch zum Fortschicken auf. Schau dann zuerst an. Ist gar nicht nötig. Er missfällt der gnädigen Frau. Ja. Umschaut er? Wenn man eine Frau aus einem guten Hause hat, nimmt man keine zugrunde gegangenen Subjekte ins Haus. Seine Zeugnis? Ja, sagen freilich nichts davon. Dass er einmal ein großes Materialgeschäft gehabt hat. Dann ein Weinreisender geworden ist. Oder hat werden wollen. Ja. Fatal, Sie wissen alle zwei. Ein Mensch, der überdies mit Geheimnissen droht, die er preisgeben könnte. Der Satansmuffe blascht damit. Das ist seine Verlegenheit. Alle 3 Minuten wechselt er vor. Die gnädige Frau hat sich schön geärgert über euer Gnaden. Jetzt fangt ihr auch noch an. Meine Nerven. Baby, bring mich auf mein Zimmer. Du schickst ihn fort. Oder ich gehe zu meiner Tante. So eine Frau muss ganz sanft behandelt werden. Das geht nicht. Da muss man umeinander schreien. Himmelkreuztausend! Wenn das wäre nicht aus einem so übertrieben guten Haus wäre, der wollte ich zeigen, was Nerven sind. Aber so leider. Und der niederträchtige Muffel hat sich offenbar Anspielungen erlaubt. Er muss fort, auf der Stelle. Ah, wie grüß. Du bist schon wieder zu Haus? Mein Geschäft war gleich in Ordnung. Aber Sie? Was ich dabei gemacht habe, möchtest du wissen? Immer mein Zimmer angeschaut. Ihr Zimmer? Das heißt, wo dein ehemaliger Hausknecht logiert hat. Das ist ein schönes Schaluppen. Da werden wir uns was anderes aussuchen müssen. In meinem Haus? Da muss ich bedauern. Bedauerlicher Greis. Greis? Was wollen Sie damit sagen? Nix. Mich freut's nicht, dass so viele schlechte Leute. Tochter. Aus einem guten Haus. Naja. Muffel meiner Frau anbelangen, dulde ich nicht! Ach, da gehört's ja Geduld dazu. Gerade deine Frau anlangen, kommt es mir vor, dass du ein Dulder bist. Herr Muffel, ich sehe mich genötigt, Ihnen anzukündigen, dass meine Frau den Antrag auf Ihre unmittelbare Entlassung gestellt hat. Ja, und deine leere Kammer da droben hat den Antrag durchgehen lassen. Ich gehe aber nicht. Ich behaupte mich. In meiner Stellung. Sapravind, meine Frau büßt mich nicht, und dagegen kann ich nichts machen. Ist deine Frau die lackierte Professors Dr. Devös nicht? Mein Herr, wenn Sie sich noch einmal unterstehen. Ah, jetzt soll der Schleier des Geheimnisses einen Riss um den anderen kriegen und eine fürchterliche Wahrheit hervorschauen. Johann, du bist zwar ein enormer Schafskopf, aber teilweise ein guter Mensch und der mal mein Prinzipal, dem ich Hochachtung schuldig bin. Johann, ich muss dich aufklären. Johann, zittere vor der Enthüllung. Ich? Ja, zittern, zittern. Meiner Söhne, mir scheint. Ja, du fängst schon an. Alter, wisse, Johann, du bist betrogen. Deine Frau ist nicht das, was du meinst. Warum? Aber ich kenne deiner Josephine, ihre früheren Verhältnisse. Sie kennen sie? Genau. In einer schwachen Stunde hat sie mir anvertraut, dass ihr Vater Kölner war. Kölner. Ihre Mutter Wäscherin. Wäscherin. Sie selbst war teils Köchin, teils Dienstbot. Schrecklich. Kommt noch viel schrecklicher. Ein Agent, zugleich Dramaturg und geheimer Talententdecker, hat Bühnenbefähigung bei ihr nachgewiesen und sie als traurige erste Liebhaberin zum Theater gebracht. Herr Muffel, wenn ich alles glaub, das glaub ich nicht. Wenn ich dann aber sag, sie hat mich als solche geliebt, traurig, aber wahr. Wir waren sogar verlobt. Sie mit Ihnen? Gegenseitig. Aber dann hat sie es vorgezogen, die Treue zu brechen und ist mit einem anderen fort. Ich weiß nicht, war es ein Engländer oder ein Russ, weil es zwei waren. Ach. Und bei all dem hat sie mich geliebt. Ihnen? Ja, ich glaube, sie hat das noch in sich. Diese Liebe zu mir. Noch, das müsste ich mir verbieten. Oh. Wenn man die Gefühle so verbieten kennt, es gibt schlechte Leute. Besonders unter die Holzhandlerinnen, die früher beim Theater waren. Wenn du sie gesehen hättest, vor einer halben Stunde, dieses Bitten, dieses Beschweren, dass ich mich retten soll vor deiner Eifersucht, hörst, das war ein bisschen ein Anblick. Und dann, wenn du sie gesehen hättest, wie sie mir die Lucken gestreichelt hat, wie sie den Arm um meinen Nacken gelegt hat. Und dann, zum Schluss, wie sie angefangen hat. Ich bringe euch um, alle zwei! Mein Benehmen war reine Kopie des ägyptischen Josef. Wie der zu seiner pharaonisch-bürokratischen Verführerin gesagt hat, ich verwerfe dich. Ein deutscher Jüngling. Die Elende. Aber eines ist mir unerklärbar. Es ist ja doch ihre leibliche Tante hier. Ja, es ist auch das ist eine Kunst, wie eine Tante zu haben. Einen guten Stock, sonst gewandt, Herr Lenz. Sie gerne an als Tante. Aber ihre Manier, ihre Bildung. Alles Verstellung. Das ist zu arg. Fälschung der Eltern. Herbeischaffung einer künstlichen Tante. Authentische Liebe zum Hassknecht! Hemmknecht, was selber einer? Ich lass mich scheiden. Recht so, fort mit Schaden. Das ist schon beisammen. Sie werden vor Gericht als Zeug erscheinen müssen. Schwören, alles! Das heißt eine Freitanwiesung, die Alt. Er sagt trotz der gnädigen Frau ihrem Herrn. Wenn sie aber ins Klare kommt und mir vorwirft, was so fürchterlich auf mir lastet. Aha, jetzt kommt das Wahre. Von mir wird sie kein Wort erfahren. Gegen meine Verschwiegenheit kann man das Grab eine Kaffeegesellschaft nennen. Sonst weiß es ja auch niemand als ich, dass du mir in der Neigassen als Helfer. Ist das Helfer dann als Helfershelfer? Und dass du dann als wirklicher. Oh, ich bitte, das sei still! Erinnern Sie mich nicht daran! Schrecklich, wie er wirklicher geworden ist, hat das Meisterstück an Unkraut. Und sonst weiß es ja auch niemand als ich, dass du beim Bankier Reichenbach. Die Schreibstuben und die Kasse. Himmels will still, wenn jemand. Herrgott, wir haben die Reichenbachschen Gelder in Kompanie gestohlen. Eine ganze Bande. Was haben Sie gesagt? Nix. Jetzt rufst du sie hierher. Ich geh dabei hinauf. Du haltst dir die früheren Verhältnisse vor. Und wenn sie leugnet, dann leidst. Dann erscheine ich als Posaunenengel. Und wir halten im verjüngten Maßstab ein jüngstes Gericht, welches sich vom Wirklichen nur durch Ausschließung der Öffentlichkeit unterscheiden soll. Ja, entlarven will ich sie. Ein junger Nero will ich sein, der falschen Fälscherin gegenüber. Unglaublich. Es kann nicht sein, sag ich dir. Gnädigste, ich hab's doch ganz deutlich gehört. Siehst du, mein Zorn wächst und besitzt den Einbuss an Courage. Peppi, ja. Geh sie hinaus, ich habe mit meiner Frau zu reden. Peppi, du bleib! Hier. Na, wird's bleiben! Ah! Um Himmels Willen, euer Gnaden. Man weiß nicht, wem man folgen soll. Was soll das heißen? Das wirst du erfahren. Ja. Europäische Krokodilie. Ich geh zum Muffel. Wenn ich den schneide und schön tue, steht da mal alles. Mann, du wirst mir eine Frage beantworten. Weib, du wirst mir Rede stehen. Ja, eins nach dem anderen. Diese für Mann und Weib ein Leib sind, können auch beide zugleich reden. Vor allem, kennst du den Bankier Reichenbach? Reichenbach? Ja. Sie weiß, wo ist. Ich bin Max. Mann, deine Verwirrung, deine Verlegenheit. Oh, Glücksmensch, warst du's wirklich frei? Wenn du schon einmal weißt, na ja, ich bin's gewesen. Ich hab Ängste genug ausgestanden. Es ist also wahr. Oh, ich unglückliches Weib. Das ist denn im Grunde gar so Entsetzliches dran. Was Entsetzliches dran ist, frecher Mensch. Und früher auch schon einmal in der Neugasse. Na ja, da auch. Aber hast du mich weniger betrogen? Man kennt dich durch und durch. Kellnerabkömmling. Wo? Wäscherin Sprosse. Nervöse Kugelgrazie. Ambulante Komödiantin. Suchst jetzt heraus aus deinem reichhaltigen Repertoire die Griseldis und Spieß, bis sich die Ewigkeit zum Tode emuliert. Ich lass mich scheiden. Jetzt gleich auf der Stelle. Er ist verrückt geworden. Die Entlarvung im großartigsten Maßstab wird vollzogen. Der Muffel hat recht gehabt. Es gibt schlechte Leute. Wir disputieren es auf der Welt keine Professorstruktur mehr. Rum. Ja, erst Johann. Das ist so, wenn man deine Frau zusetzt, das ist nicht so sorgen. So niedergeschmettert sind noch wenige geworden. Das ist unangenehm, ja, so verfolgt mit der Zärtlichkeit. Geheimnisse willst du von mir wissen, die ich selber nicht weiß. Es gibt kein Geheimnis mehr. Ich habe ungeniert alles gestanden. Was? Meine früheren Verhältnisse, dass ich Hausknecht war. Hausknecht? Sonst nix? Was denn sonst noch? Hausknecht! Das wäre das Geringste. Sie hat dich im Verdacht. Das ist zu dumm. Die Leute sind zu schlecht. Ja, raus damit ohne! Ich heb da auch mit ins Spiel. Sie glaubt, man sagt sowas schwer ohne Umschreibung. Sie glaubt, dass wir beim Bankier Reichenbach auf Teilung Mammonbusses Unegalitätsaplanierungsexperimente gemacht haben. Sie holt mich für einen Spitzbomb? Na, das ist arg, so Leute wie du müssen da wenigstens ehrlich sein. Zweiter Scheidungsgrund. Ich habe deine ganze Biografie als Skizze mitgeteilt. Deine frühere Gemeinheit, dein späteres Narrenglied. Und sie? Sie ist immer zärtlicher geworden. Ich hab schon geglaubt, ich kann mich gar nicht retten von lauter Zärtlichkeit. Million, Himmel, tausend! Jetzt hört sich alles auf! Ich bin Tiger! Grimmel, Checker, der Tiger! Jetzt wird der ein Tiger. Da gibt's doch Tiere, die ihm näher liegen. Wozu in die Ferne schweifen? Heraus, elende Heuchlerin! Heraus, Druck! Schau dir an, diesen Mann! Ja. Was will er denn mit der Gestatzten? Ruf, reden Sie! Bleib geschehen! Hast du diesen da mit Liebe verfolgt? Er ist übergeschnappt! Johann, zuerst die, du! Die da, die ist ja gar nicht die! Stimmt das, Weib! Kennst du diesen Menschen? Johann, du fantasierst ja dein Restel Verstand aus dem Hirn. Das ist ja gar nicht deine Frau. Was? Diese Dame ist mir im höchsten Grade unbekannt. Auch ich habe dieses Individuum noch nie gesehen. Individuum keine Schimpfworte, ja? Ich war dem sein Herr. So hat er mich fuppen wollen. Johann. Elender Wicht! Da bitte, Johann. Hinaus! Bursche, Johann, sei doch gescheit. Sag nicht immer du zu mir! Was für ein Gescheit! Das ist die Pompadour. Das ist die Kölnerstochter. Das ist die Aufdringliche. Das, Johann, ist deine Frau. Die Baby! Unsere neue Köchin. Köchin? Ich muss nur alles aufklären. Ich habe mich beim Herrn Muffel für die gnädige Frau ausgeben, damit er nicht merkt, wie ich herabgesunken bin aus der Sphäre, in der er mich hat kennen und lieben gelernt. Ich habe ihr lieben gelernt, wie schön sie ist. Gatte, Engel, kannst du mir verzeihen? Du zurück! Denk an die Kasse bei Reichenbach. Die hat auskehren müssen, so wie die Schreibstuben. Das Verhältnis des Herrn Gemahls zu Banke Reichenbach war nur ein dienstliches. So wie das frühere bei mir in der Neigosse. So ist es, Engel. Ich war von uns. Ich habe es längst gewusst, was du früher warst. Wir haben nur nicht darüber gesprochen. Aus Delikatesse. Und ein delikates Weiberl. Jetzt hat er sich umsonst hinuntergemartert. Was es für Leid gibt unter die Leid. Und lassen Sie Jugendlichen Leichtsinn für keine Entschuldigung gelten. Pompadour, komm ich dir nicht vor, als ob ich dein 15. Ludwig wäre. Sei mal so ehrlich. Ob ich einverstanden bin, du grundgescheiter Engel, du. Ja, also ihr beide. Ja? Ihr beide werdet begreifen, dass ihr aufgrund früherer Verhältnisse nicht im Hause bleiben könnt. Das begreife ich nicht. In einem etwas ferne gelegenen Städtchen werdet ihr ein Handelsgeschäft beginnen und die Herbeischaffung des hiezu nötigen Kapitals wird meine und meines Mannes Sorge sein. Ja, das begreife ich. Na, nur so bist du sicher, dass nichts unter die Leute kommt, gell? Ich bin wieder mein eigener Herr. Und das wird meine eigene Frau. Das heißt, wenn es einen Einäugigen nehmen will. Einäugigen? Ja, weil das andere muss ich ja zudrücken. Wegen der früheren Verhältnisse. Das ist die Hauptsache. Nein. Die Hauptsache ist, dass uns auch sonst niemand die früheren Verhältnisse übel nimmt. Thank you. Musik.